unbequem, der nächsten Streit macht, gegenübersteht. Ja, setz die Segel für ein neues Jahr. Schau nicht zurück auf das, was gestern war. Das Leben!